بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بقمت بنام الله الله زيق ونحن بمهاتسشكايت من البروفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مليم قشستا هويت إن شاء الله تعالى nachdem wir uns zuvor über die oder zuletzt über die Laufzeiten Ijara-Verträge unterhalten haben, wollen wir uns inshallah heute im 42. Unterricht unterhalten über Ijara in Bezug auf Ibadah-Taten, also Taten, die als Ibadah gelten. Die Ulama, rahimahullah ta'ala, unterscheiden grundsätzlich zwischen zwei Formen der Ibadah. Einmal sind die sogenannten Ein-Ibadah und einmal die Kifaya-Ibadah. Ein Ein-Ibadah, dabei geht es um die Ibadat, von denen der Gesetzgeber möchte, dass sie von dem jeweiligen Muslim selbst umgesetzt werden. Ein hat verschiedene Bedeutungen im Arabischen, eins davon ist selbst. Und gemeint ist, dass man niemanden anderes damit beauftragen kann. Beispiel, um das zu verstehen, das Salah. Das Salah kann der Muslim nur selbst verrichten. Eine andere Person kann nicht für einen ein Salah verrichten. Man kann nicht jemanden bevollmächtigen, für einen ein Gebet zu verrichten. Im Gegensatz zu Zakat, ich kann jemanden bevollmächtigen, in meinem Namen die Zakat herzugeben. Bei dem Salah ist es aber nicht der Fall. Insofern, diese Form von Ibadah nennen wir Ein-Ibadah. Und die Gelehrten sagen, wenn also eine Ijara oder wenn man jemanden nicht beauftragen kann, für einen etwas zu tun, das heißt, man kann für ihn bei diesen Ein-Ibadah keine Wakala erstellen, dann erst recht ist keine Ijara möglich. Okay? Eine Ijara ist ja letztendlich, dass man jemanden beauftragt, für einen etwas zu tun, man gibt ihm dafür Geld. Und bei der Wakale gibt man ihm dafür kein Geld. Insofern ist hier diese Begründung gerechtfertigt. Wallahu tabarak ta'ala a'la. Die zweite Form von Ibadah sind die Kifaya. Kifaya-Ibadah. Und das ist das, worüber die Meinungsverständnis der Ulama besteht. Zum Beispiel der Adhan. Der Adhan ist eine Kifaya-Ibadah, ist eine Kollektiv-Ibadah. Es reicht, wenn einer oder ein Teil der Muslime diese Aufgabe erfüllt. Es müssen diese Sache müssen nicht alle einzelnen Muslime erfüllen. Das ist Beispiel dafür ist das Adhan, der Koranunterricht, Imam sein im Salah. Ich kann als Imam jemand anderes beauftragen, der diese Aufgabe erfüllt. Erteilung einer Fatwa und so weiter und so fort. Die Gelehrten haben dazu verschiedene Ansichten darüber, ob man jemandem eine Ujra in diesbezüglich geben darf oder nicht. Es gibt insgesamt die folgenden Ansichten. Erste Ansicht besagt, dass es grundsätzlich verboten ist. Die zweite Ansicht besagt, dass es grundsätzlich erlaubt ist. Und die dritte Ansicht besagt, wenn die Ujra als Bedingung gestellt wird, ist es verboten, ansonsten ist es erlaubt. Das heißt also, sie sagen, man darf nicht von vornherein einen Ijara-Vertrag ausmachen. Du bekommst als Imam so und so viel Euro im Monat dafür, dass du vorbetest, die Khutbah hältst und so weiter. Sondern, wenn er die Aufgabe erledigt hat und man gibt ihm hinterher etwas, ist diese Form der Belohnung erlaubt. Also eigentlich kann man sagen sie, dasselbe, was die erste Ansicht sagt, das ist grundsätzlich verboten. Denn jemandem im Nachhinein etwas zu geben, für etwas, was er getan hat, ist ja nicht verbindlich, ist auch kein Ijara-Vertrag und ähnelt eher einem Geschenk, als dass wir hier von Ijara sprechen. Die Beweise sind natürlich auf beiden Seiten vorhanden. Diejenigen, die das verbieten, sie sagen, Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran al-Karim, Surah 26, Vers 109, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagen sollte: Ich verlange von euch keinen Lohn dafür, das heißt für die Überbringung der Botschaft. Mein Lohn obliegt nur dem Herrn der Weltenbewohner. In der anderen Aya 34, 47: Sag, was auch immer an Lohn ich von euch hätte verlangen können, das gehört euch. Okay. Dann haben wir ein Beispiel aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ubadah ibn Samit radiallahu anhu sagte: Ich habe ein paar der Ahlus Suffa das Schreiben und Koran beigebracht. Und den Koran beigebracht. Ahlus Suffa waren arme Menschen. Und ein Mann von ihnen hat mir dann einen Bogen geschenkt. Ich sagte: Das ist ja kein Geld. Das ist ja kein Geld. Also ich kann das ja entgegennehmen. Wenn es Geld wäre, wäre das ein Problem. Aber ein Bogen ist ja kein Geld, deswegen hat er es angenommen. Dann sagt er: Das ist ja kein Geld, ich kann damit auf dem Weg Allahs schießen. Ich werde auf jeden Fall zum Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam gehen und ihn fragen. Dann ging ich zu ihm und sagte: O Gesandter Allahs, ein Mann von denen, denen ich das Schreiben und den Koran beigebracht habe, hat mir einen Bogen geschenkt und das ist ja kein Geld, ich kann damit auf dem Weg Allahs schießen. Da sagte er sallallahu alaihi wasallam: Wenn du gerne hättest, dass man ihn dir aus Feuer, dass man ihn dir aus Feuer um den Hals bindet, dann nimm ihn an. Diese Überlieferung, das ist ein Hinweis darauf, dass man keine Ujra für das Lehren des Koran al-Karim nehmen darf. Diese Überlieferung, ist umstritten. Diese Überlieferung ist umstritten. Das heißt, die Ulama, rahimahumullah ta'ala, die Hadith-Gelehrten unter ihnen, manche von ihnen bezeichnen die Überlieferung als authentisch, aber die meisten, die ich gesehen habe, bezeichnen sie als unauthentisch. So viel zu dieser Überlieferung. Und dann gibt es noch einen weiteren Hadith, also eine weitere Marfu'-Überlieferung, in der der Prophet a.s. gesagt haben soll, und das heißt schon, also wie ich auch hinweise, diese Überlieferung ist ebenfalls umstritten. Und zwar sagt er: Iqra'u al-Qur'ana wa la taghlu fihi wa la tajfu anhu wa la ta'kulu bihi wa la tastakthiru bihi. Lest den Koran, übertreibt dabei nicht und wendet euch auch nicht von ihm ab. Nehmt durch ihn keinen Lohn und reichert euch nichts an. Diese Überlieferung wenden sie ebenfalls als Beweis an, die sagen, der Prophet a.s. hat verboten, dass man dafür einen Lohn nimmt. Wortwörtlich heißt es, la ta'kulubis, das heißt, esst nichts dadurch, nimmt kein, also kein, nimmt nichts dadurch ein, das damit gemeint. Ja, und dann das so viel zu den Überlieferungen. Sie begründen aber auch mit der Logik, indem sie sagen, genauso wie bei den Ein-Ibadah, die ja verboten sind, geht es auch bei den Kifaya-Ibadah letztendlich darum, um Belohnung zu erhalten von Allah subhanahu wa ta'ala. Es geht also um das Lohn, um den Lohn im Jenseits. Und die Belohnung im Diesseits ist eben ein Widerspruch dazu und eine Gefahr für den Ikhlas. Okay. Es gibt noch eine weitere Überlieferung, das waren jetzt allgemeine Beweise, mehr oder weniger, und es gibt noch eine spezielle Überlieferung, auch in Bezug auf den Adhan. Da sagte Uthman ibn Abi Waqqas: O Gesandter Allahs, mach mich zum Imam meiner Leute. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam: Du bist ihr Imam. Orientiere dich an ihren Schwächsten und setze einen Gebetsrufer ein, der für den Gebetsruf keinen Lohn nimmt. Diese Form der Beweisführung ist natürlich schwächer als die vorigen, denn die Anordnung richtet sich jetzt an den Imam. Und daraus muss man nicht unbedingt schlussfolgern, dass das Nehmen für Belohnung deswegen haram ist. Aber selbstverständlich streben wir nach Vollkommenheit, und zur Vollkommenheit gehört, dass die Menschen die Ibadat alle für Allah subhanahu wa ta'ala alleine verrichten, ohne dafür einen Lohn entgegenzunehmen. Das heißt, selbst wenn wir sagen würden, man darf für den Adhan Geld nehmen, ist es ja unumstritten, dass es besser ist, dafür kein Geld entgegenzunehmen. Das sind die Beweise der ersten Ansicht. Die anderen Ulama, rahimahullah ta'ala, die solche Kifaya-Ibadat grundsätzlich erlauben, berufen sich auf die Sunnah, den Qiyas und die Logik. Was die Sunnah angeht, so gibt es dafür einige Beweise. Zu ihnen gehört der folgende von Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiallahu anhu. Er berichtet radiallahu anhu, dass eine Frau zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam kam und sagte: O Gesandter Allah, ich will mich dir schenken. Das heißt also, sie wollte sagen: Heirate mich für nichts. Das war eine spezielle Sache für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er heiraten durfte, ohne einen Mahr zu bezahlen. Darauf stand sie lange da. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht darauf einlenkend reagiert. Da stand ein Mann auf und sagt: O Gesandter Allah, gib sie mir zur Frau, wenn du kein Interesse an ihr hast. Dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Hast du etwas, was du ihr als Brautgabe geben könntest? Er sagte: Ich habe nur diesen, meinen Überwurf. Dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Wenn du ihr deinen Überwurf gibst, hast du selbst keinen mehr. Suche etwas anderes. Er sagte: Ich finde nichts anderes. Er sagte: Suche wenigstens nach einem Eisenring. Dann suchte er, fand aber nichts. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Kennst du etwas vom Koran auswendig? Er sagte: Ja, die suchen so und so. Er erwähnte sie namentlich. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu ihm: Ich verheirate euch beide mit dem, was du an Koran auswendig kennst, als Brautgabe. Also, die Gelehrten, die diesen Hadith als Beweis benutzen, sagen, die Brautgabe, die dieser Mann dieser Frau gibt, ist ja der Koran. Das heißt, das Lehren des Koran, das bekommt sie praktisch. Nicht ein Buch oder so, sondern sie bekommt es, dass dieser Sahabi es ihr beibringt, das, was er selbst kann. Und das ist die Brautgabe. Und das bedeutet ja eindeutig, dass er einen Lohn bekommt dafür, dass er unterrichtet. Ja? Und das Unterrichten, der Lohn ist hier die Heirat. Und die Heirat ist sicherlich, gibt zwar einen Ibadah-Aspekt daran, aber in erster Linie ist es eine weltliche Angelegenheit. Der zweite Beweis: Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass eine Gruppe von Freunden des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam auf einer Reise war und dann bei einem Stamm der Araber Gast gemacht hatte. Sie baten sie, sie als Gäste aufzunehmen, doch sie lehnten dies ab. Der Führer dieses Stammes wurde dann von einem Skorpion gebissen. Sie versuchten alles, Skorpion oder eine Schlange, ja, das ist nicht so relevant. Sie versuchten alles, um ihn zu heilen, doch nichts half. Einige von ihnen sagten: Wie wäre es, wenn ihr zu dieser Gruppe geht, die bei euch Halt gemacht haben? Das sind Muslime, die ja Abu Sa'id Radan und seine Leute. Vielleicht haben manche von ihnen etwas, was eurem Gefährten helfen könnte. Das heißt, vielleicht haben sie ein Heilmittel. Da sagten manche von ihnen: Unser Führer ist gebissen worden und wir haben alles versucht, ihn zu heilen. Doch nichts half ihm. Hat jemand von euch vielleicht etwas, was unseren Gefährten heilen könnte? Das heißt, ein Heilmittel. Einer von den Leuten sagte, und das ist wohl Abu Sa'id al-Khudri selbst, wie es in manchen Versionen heißt: Ich kann sicherlich heilen, doch wir haben euch gebeten, uns als Gäste aufzunehmen, und ihr habt es abgelehnt. Ich werde ihn erst heilen, wenn ihr uns dafür eine Belohnung aufsetzt. Sie setzten ihm dann eine Belohnung, als Belohnung eine Herde Schafe aus. Er ging dann zu ihm und las die Mutter des Buches Al-Fatiha über ihn und spie dabei, bis er geheilt war und wie von Fesseln befreit aufstand. Das heißt, war nichts mehr übrig von seiner Krankheit. Sie gaben ihnen dann ihre volle ausgesetzte Belohnung, auf die sie sich geeinigt hatten. Dann sagten sie, also manche von ihnen sagten: Teilt sie unter euch auf, die Schafe. Da sagte derjenige, der geheilt hatte: Macht dies nicht, bis ihr zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam kommt und ihn um Erlaubnis bittet. Am Morgen gingen sie dann zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und erzählten ihm. Da sagte er sallallahu alaihi wasallam: Woher wusstet ihr, dass sie die Fatiha ein Heilmittel ist? Das habt ihr gut gemacht. Gebt mir auch einen Anteil davon. Dieser Hadith, das heißt, der Sahabi hat den Koran vorgelesen, mehrere Tage lang, morgens und abends, bis dieser Mann geheilt wurde. Und für dieses Lesen hat er einen Lohn genommen. Der Prophet hat das zugestimmt. Das habt ihr gut gemacht. Und er sagte sogar, gebt mir auch einen Anteil davon. Nicht, weil der Prophet etwas davon haben will, sondern die Sahaba, radiallahu anhu, wenn sie sehen, dass der Prophet etwas isst oder trinkt oder selbst tut, dann wissen sie, dass das auf jeden Fall halal ist. Und auch nicht ein Makruh ist oder sowas. Ja? Sondern es ist halal. Fertig. Ja. Und der Koran al-Karim ist zweifellos ein Segen, der sich hier bemerkbar gemacht hat. In einer anderen Überlieferung, und zwar von Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, der wahrscheinlich die gleiche Begebenheit da erzählt, da sagt der Prophet, also erstmal nur als Beweisführung, dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Ja. Also er ist eigentlich bei allen sechs Büchern überliefert worden, außer bei An-Nasai. Also hier sehen wir, das heißt, die Authentizität des Hadithes ist gar nicht in Frage gestellt. Ja? Die ist also gesichert. In einer anderen Überlieferung, die von Ibn Abbas, wie ich gesagt habe, wo es offensichtlich die gleiche Begebenheit gibt, diese Hadith ist auch in Sahih al-Bukhari, heißt es, Inna ahaqqa ma akhadhtum alayhi ajran kitabullah. Diejenige Sache, für die ihr am ehesten das Recht habt, einen Lohn zu verlangen, ist das Buch Allahs. Okay. Das sind die Beweisführungen. Und dann gibt es noch eine logische Beweisführung. Sie sagen, die Gelehrten berufen sich bei einem Qiyas auf den Ijma'. Und sie sagen, es gibt einen Ijma' darüber, dass man Muslime, die eine Moschee erbauen wollen, dafür bezahlen darf. Und sie sagen, warum sollte das dann nicht für andere Sachen auch der Fall sein? Das Bauen an sich ist keine, oder das Errichten der Häuser Allahs ist zweifellos eine Sache, die Allah liebt. Also eine Form der Ibadah. Und wenn das erlaubt ist, dafür zu bezahlen, warum soll dann für diese Kifaya-Ibade sozusagen, warum soll dann das bei anderen verboten sein? Wallahu a'lam. Ja, jetzt gibt es noch die dritte Ansicht, wie wir gesagt haben, die versucht, diese beiden Ansichten miteinander zu vereinen und die scheinbar widersprüchlichen Hadithe auf unterschiedliche Begebenheiten zu beziehen. Das heißt, sie sagen, die verbietenden Beweise beziehen sich nicht auf die gleiche Situation wie die erlaubende. Und umgekehrt. Okay. Das ist zwar ein Versuch, aber offensichtlich ist dieser Versuch problematisch, denn er widerspricht dem Hadith von Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, wo er eindeutig als Bedingung gestellt hat, also ich lese die Fatiha nicht über den Gebissenen, den Vergifteten, bis er mir sagt, ich bekomme dafür eine Herde Schafe, 40 Schafe. Ja, also das heißt, er hat das eindeutig vorher ausgemacht. Und dem widersprechen die Gruppe der ersten Gelehrten, also die haben das natürlich auch durchdacht, ja, das ist wichtig, die wissen diesen Hadith auch, weil der ist ja in Sahih al-Bukhari, der ist ja nicht in einem versteckten Buch irgendwo im Regal, sondern dieser Hadith ist weltbekannt. Und dann sagen sie, okay, das stimmt zwar, aber der Unterschied ist hier, wir haben es mit ungläubigen Menschen zu tun. Und dann sagen sie, deswegen erlauben wir das mit Ungläubigen, aber nicht unter Muslimen unter sich. Außerdem sagen sie, es geht hier um Heilung. Und Heilung hat eher einen weltlichen Charakter. Doch, an dem kann man entgegen, es geht hier um das Lesen des Koran. Es ist zwar eine Heilung, aber es geht hier, unser Problem ist ja nicht die Heilung, unser Problem ist das Lesen des Koran. Und zweitens, die Muslime verschlingen hier in diesem Fall diese 40 Schafe. Insofern tut es nicht zur Sache, ob das mit Ungläubigen war oder mit Muslimen gewesen ist. Wallahu a'lam. Die richtigere Ansicht unter den Ulama scheint zu sein, wenn man diese Beweise verinnerlicht, dass es erlaubt ist, für die Kifaya-Ibadat Lohn zu nehmen. Nicht nur, weil die Beweisführungen stärker sind, sondern auch, weil ihre Beweise authentischer sind. Also es gibt immer zwei Sachen. Einmal die Authentizität des Hadithes, also ist er sahih, zweifellos, oder ist er umstritten? Das ist eine Angelegenheit. Die zweite Angelegenheit ist die Eindeutigkeit der Aussage. Wie ich vorhin darauf hingewiesen habe, der Prophet Sallam sagte, du bist ihr Imam, nimm aber einen Muadhin, der keinen Lohn nimmt. Das ist zwar eine Anordnung an den Imam, aber was hat das mit dem Muadhin zu tun? Die Beweisführung hier ist zwar da, verständlich, aber sie ist nicht stark. Es ist eher ein indirekter Hinweis, mehr nicht. Und dem widersprechen halt Beweise, die relativ eindeutig sind und authentisch sind. Ja. Das größte Problem haben wir vielleicht mit der Überlieferung, also erstmal, was mit den Ayat, die erwähnt worden ist, sprich, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا, sprich, ich verlange von euch keinen Lohn hierfür. Erstens, die Tatsache, dass der Prophet keinen Lohn dafür verlangt, muss nicht sein, dass es verboten wäre, dafür Lohn zu nehmen. Denn man strebt nach Vollkommenheit und man will dem anderen kein Argument übrig lassen, dass er einem vorwirft, dass man von dieser Sache auch Profit rausschlägt. Ja, nicht wie ein Da'ier und ein Prophet ist ja kein Vertriebler, der Sachen verkaufen will und deswegen etwas davon hat und sie überzeugen will von einem guten Produkt, sondern hier wollen wir ihn überzeugen vom Islam und wir persönlich haben von diesem Menschen, der vor uns ist, gar nichts. Wir erwarten unseren Lohn bei Allah, also nur. Das geht hier nicht um Ausnutzen. Und das ist wohl die zentrale Aussage der Aya. Die anderen Menschen, die euch aufrufen, ihnen zu gehorchen und ihnen zu folgen, die wollen euren Tribut, die wollen eure Steuern, die wollen eure Kräfte, die wollen eure Leistungen haben, die wollen etwas von euch. Ja? Aber der Islam will von euch persönlich nichts. Er will von euch, dass ihr euch Allah also zuwendet, damit Allah euch dafür belohnt. Und wir erhalten unseren Lohn ebenfalls bei Allah subhanahu wa ta'ala. Lieber im Jenseits als im Diesseits. Insofern, das ist so viel, was die Ayat angeht. Den größten Problem haben wir vielleicht mit dem Hadith von Uthman ibn Abi Waqqas, wo es eben heißt, nimm einen Muadhin, der für seinen Adhan keinen Lohn nimmt. Ja? Aber dafür haben wir einen anderen Hadith. Und der weist nämlich genau auf das hin, was ich vorhin auch gesagt habe. Und zwar einer der drei Muadhin, ihr wisst, Bilal, ibn Maktum und Abu Mahdhura. Das waren die drei bekannten Muadhin des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und Abu Mahdhura, radiallahu anhu, sagte in einer Überlieferung, ثُمَّ دَعَانِي حِينَ قَضَيْتُ التَّأْذِينَ فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ فِضَّةٍ. Nachdem ich mit dem Adhan fertig war, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mich gerufen und mir einen Bündel gegeben, in dem ein wenig Silber war. Insofern hat der Prophet sallallahu sich hier einen Muadhin genommen, der Geld entgegengenommen hat nach seinem Adhan. Weil der Prophet sagte, nimm einen Muadhin, der für seinen Adhan kein Geld nimmt. Es geht hier nicht um Ijara oder um Juala oder etwas. Er sagt, er soll kein Geld dafür nehmen. Abu Mahdhura hat aber Geld dafür genommen. Und trotzdem war er ein Muadhin des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also wissen wir, dass es hier um Vollkommenheit geht und nicht um, ob es überhaupt erlaubt ist oder verboten ist. Ja, und was die anderen Hadithe angeht von Ubadah und Ubay, so sind sie nicht so authentisch wie die anderen Hadithe. Und deswegen, wenn wir davon ausgehen, dass Hadithe sich widersprechen, dann müssen wir uns auf die authentischeren berufen. Egal, ob sie die Erlaubenden sind oder die Verbietenden sind. Ja. Wie gesagt, zweifellos ist es besser, solchen Sachen aus dem Weg zu gehen und als Muadhin und als Imam und was auch immer, fisabilillah, das zu machen, das heißt, ohne Geld dafür zu nehmen, das ist zweifellos das Bessere und Vollkommene. Und dadurch bewahrt man auch eher seine Würde. Aber es gibt Situationen, denen es eben für die Muslime besser ist, wenn man jemanden hat, der sich. Es gibt zum Beispiel Gelehrte, die von deren Wissen die Umma profitieren soll oder muss und will vor allem. Und wenn man die Schüler dieses Lehrers fragen würde, was hättet ihr lieber, dass euer Lehrer euch immer zur Verfügung steht, oder hättet ihr lieber, dass er 8 Stunden arbeitet und nur 1, 2 Stunden pro Tag Zeit hat, um eure Fragen zu beantworten, um euch zu unterrichten? Das heißt also, es geht hier auch öfter oft darum, dass man den Gelehrten freistellt, damit er sein ganzes Wissen den Menschen auch zur Verfügung stellen kann. Oder stellt euch vor, in manchen Ländern, wie bei uns in Deutschland, ist es, denke ich, nicht vorstellbar, dass jemand die 5 Gebete als Imam der Moschee verrichtet und die Freitagspredigt hält und Unterrichte macht, am besten noch jeden Tag einen kleinen Unterricht hält, wenn er gleichzeitig eine Vollzeitbeschäftigung hat, die ihn auslaugt und die ihn körperlich stresst. Wann hat er dann Zeit, sein Wissen zu wiederholen, sein Wissen zu geben? In muslimischen Ländern verrichten wir unsere Gebete automatisch alle in den Gebeten, in der Moschee. Aber in manchen zumindest. Aber hier in Deutschland befindet sich vielleicht in einer Stadt maximal eine Moschee. Und die ist an einer Stelle, und die meisten Menschen sind eben keine Nachbarn der Moschee, sodass sie jederzeit hingehen können. Und es ist ein großer Vorteil und es besteht wirklich Bedarf in einer muslimischen Gemeinschaft, dass der Imam auch bei den 5 Gebeten anwesend ist. Dadurch sorgt er für Ordnung. Die Leute, ihre Herzen sind vereint, weil sie diesen Imam haben möchten, weil sie ihn akzeptieren. Und jeder, der in der Praxis weiß, wie es ist, wenn ein Imam mal nicht da ist, kann es sogar zu Streitigkeiten kommen, weil nicht klar ist, wer vorbeten soll. Weil nicht jeder, der vorbetet, das auch wirklich richtig macht oder gut macht. Ja. Insofern ist diese Sache wirklich nicht zu unterschätzen. Vollkommenheit ist eine Sache, aber wie man sagt, Dar'ul Mafsada aula min jalb al-Maslaha. Also eine Regel im Fiqh lautet, Schaden abzuwenden hat Vorrang gegenüber Nutzen herbeizuführen. Der Nutzen ist in diesem Fall, dass der Imam eben das für Allah Azza wa Jalla macht, ganz alleine, und keinen Lohn dafür bekommt. Aber der Schaden, der dadurch entstehen kann in einer Gemeinschaft, ist dann da. Und wir wollen lieber Schaden abwenden als Vollkommenheit. Ja. Das war jetzt sozusagen ein kleiner Ausflug in Bezug auf Ijara, in Bezug auf Ibadat. Jetzt kommen wir zurück zu den Ijara-Verträgen. Und die Aufgaben des Musta'jir und Ajir. Zunächst einmal, was sind die Aufgaben des Vermieters oder in diesem Fall der also derjenige, der dem anderen die Manfa'a eines Objektes zur Verfügung stellt. Erstens, seine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass der Mieter auch vom Mietobjekt Gebrauch machen kann. Jemand vermietet eine Wohnung und dort führt ein Weg hin, dann muss er auch dafür sorgen, dass dieser Weg dorthin frei bleibt. Er muss auch dafür sorgen, dass die Wohnung instand gehalten wird, sodass man sie nutzen kann. Sollte zum Beispiel etwas Wesentliches wie eine Wand einbrechen, muss er sie wieder errichten. Natürlich, wir gehen immer vom grundsätzlichen Fall aus. Also, wir betrachten jetzt keine Ausnahmen, wo ein Vermieter das selbst zerstört hat oder so. Das interessiert uns nicht. Ja. Wir reden von Wasserleitungen, von Stromleitungen, das, was am Anfang da sein muss, dass man das mieten kann. Ja. Und nicht durch Abnutzung benutzt wird. Ja. Also, wenn eine Birne, wenn eine Birne kaputt geht, dann kann das der Mieter selbst wechseln oder muss auch selbst kaufen. Ja. Und sicherlich gibt es Grauzonen, Dinge, die dazwischen irgendwo liegen, denn alles wird ja irgendwie verbraucht. Aber wichtig ist, dass solche Sachen eben vertraglich geregelt werden. Aber es gibt Dinge, die sind eindeutig auf Lasten des Vermieters. Es gibt Dinge, die sind eindeutig auf Lasten des Mieters. Und es gibt Dinge, die irgendwo dazwischen sind und die vorher geklärt werden müssen, damit jeder, wenn ein Vertrag eingeht, klar und deutlich weiß, welche Rechten und Pflichten er auf sich nimmt. Wenn jemand ein Taxi für den Transport mietet und dieses Taxi hat einen Dachträger, ja, dann muss der Dachträger auch in Ordnung sein. Wenn jemand bezahlt hat, ein Auto gemietet hat, das klimatisiert ist, dann muss die Klimaanlage auch funktionieren. Ja? Wenn jemand im Winter eine Ferienwohnung gemietet hat, dann muss auch Warmwasser zur Verfügung stehen. Damals gab es keine Kanalisation, also musste man einen Graben graben und dort die Fäkalien dann verbreiten, meine ich, Entschuldigung, wegtransportieren. Heutzutage muss diese, oder heutzutage zumindest bei uns hier, muss diese Sache zur Verfügung gestellt sein. Ist automatisch da, aber das ist eben alles auf Lasten des Vermieters. Also sollte da mal ein Rohr verstopft sein und das, wie gesagt, nicht selbst verschuldet ist vom Vermieter, dann muss der Vermieter dafür sorgen, dass das eben ausgeglichen wird oder repariert wird. Damals das Ausgraben des Grabens für die Fäkalien, das ist auch als Vermieters, aber der Mieter selbst muss seine Fäkalien verbreiten, manche wegtransportieren, weil der Vermieter hat ihm diese Wohnung sauber zur Verfügung gestellt und so muss sie auch dann wieder verlassen werden. Wie sieht es aus mit der Verantwortlichkeit des Mieters? Ist der Mieter ein Amin oder ist er ein Damen? Diese Frage stellen wir uns immer wieder. Ist er ein Vertrauensmann oder ist er ein Bürger für das, was passiert? Wir sagen, der Mieter, der Mustajir oder der Ajir, jetzt von der Mieter von einer Wohnung, ja, der ist ein Amin. Und deswegen haftet er nur, wenn er fahrlässig gehandelt hat. Das heißt zum Beispiel, jemand mietet sich ein Auto und ausgemacht war, dass man nur innerhalb der Stadt damit fährt und keine Wüstentouren damit macht. Oder nur innerhalb der Stadt fährt und nicht außerhalb der Stadt fährt. Er hält sich nicht an den Vertrag, das war's. Dann ist er kein Amin mehr in diesem Moment, sobald die Stadt verlassen hat, und er ist ein Damin. Und egal was passiert, muss er dafür aufkommen. Ansonsten, wenn er Amin wäre, dann haftet er nur, wenn etwas passiert, was er selbst absichtlich, fahrlässig, nicht absichtlich, sondern fahrlässig verursacht. Das heißt, wenn er nicht nach den Regeln der Kunst, wie man so schön sagt, gehandelt hat. Ja. Also wenn jemand normal Auto fährt und normal schaltet und da geht was kaputt, dann ist es einfach Abnutzung. Das ist normal, dann das ist auch zu Lasten des Vermieters. Aber wenn jemand falsch schaltet und dadurch die Kupplung kaputt macht, auch wenn das nicht absichtlich war, aber das ist da selbst verschuldet und fahrlässig gewesen. Dasselbe gilt übrigens für den Arzt. Der Arzt ist ja auch wenn man sich behandeln lässt von einem Arzt, ist es in der Regel auch ein Ijara-Vertrag. Oder derjenige, der die Beschneidung durchführt, oder der die Hijama, der Hajjam, der Schröpfer. All diese Leute sind Amin. Voraussetzung ist, dass sie Wissen haben über das, was sie tun, und zweitens, dass sie das, was sie tun, wie zum Beispiel die Beschneidung, nach den Regeln der Kunst durchführen. Also so wie das normal der Fall ist. Ja, wenn ein Arzt eine Operation so durchführt, wie ein Arzt es durchzuführen hat, hält sich an die Vorschriften, dann haftet er nicht für Sachen, die dadurch entstehen. Das heißt, man führt die Beschneidung nach den Regeln der Kunst durch und dadurch entsteht etwas, was normalerweise nicht entsteht. Das ist nicht zu Lasten des Arztes. Das ist nicht zu Lasten. Aber sollte er falsch geschnitten haben, sollte er nicht desinfiziert haben, sollte er ein Werkzeug verwendet haben, das man für so etwas nicht verwenden darf normalerweise, dann haftet er dafür. Amr ibn Shu'aib Bericht über seinen Urgroßvater, dass er gesagt hat, Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer medizinisch tätig ist, obwohl er nicht für seine medizinischen Kenntnisse bekannt ist, haftet. Ja? Das heißt, hier hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf die Sache hingewiesen. Wer medizinisch tätig ist, obwohl er nicht dafür bekannt ist für seine medizinischen Kenntnisse. Das heißt, es geht hier um das Wissen. Ja? Und daraus versteht man natürlich automatisch, wie ich gesagt habe, auch, dass er das auch dementsprechend umsetzt. Ja, logisch, weil das eine ergibt sich aus dem anderen. Wie sieht es aus mit der Verbindlichkeit des Vertrages? Ist dieser Vertrag lasim oder verbindlich oder ist er unverbindlich? Jaiz. Die Antwort lautet, der Ijara-Vertrag ist beidseitig lasim. Der Vertrag ist beidseitig lasim. Das heißt, sowohl der Ajir als auch der Muajir, beide sind verpflichtet, diesen Vertrag zu Ende zu führen, solange keiner dem anderen den Vertragsbruch erlaubt. Ja, das heißt, und das heißt, es gelten hierfür auch ganz normal die Khiyar-Rechte wie bei Bay'-Verträgen. Das heißt also, sollte, nachdem ich das Auto gemietet habe, ich feststellen, dass das Auto nicht die Farbe hat, die ich bestellt habe, ja, dann habe ich das Recht, den Vertrag aufzunehmen. Sollte sich feststellen, dass das Auto beim Fahren ständig Öl verliert und die Gefahr besteht, dass ich unterwegs einen Motorschaden bekomme, darf ich den Vertrag aufnehmen und so weiter und so fort. Und das ist auch, dass der Vertrag lazim ist, ist die Ansicht der allermeisten Ulama, rahimahumullah ta'ala, und sie berufen sich auf die folgende Ayah, ja ayyuhalladhina amanu aufu bil'uqud, und ihr glaubt, haltet die Abmachungen. Und das ist ein Befehl, den Vertrag einzuhalten. Das ist eindeutig. Der zweite Beweis ist, weil Ijara-Verträge sind eine Art Abmachung. Ja? Bay'-Verträge sind Abmachungen, Ijara-Verträge sind Abmachungen, das alles fällt unter diese Ayah. Der zweite Beweis ist der Qiyas. Genauso wie Bay'-Verträge einen gegenseitigen Austausch erfordern, ist dies auch bei Ijara der Fall. Ja? Genauso wie bei Bay'-Verträgen gibt es einen gegenseitigen Austausch, bei Ijara-Verträgen genauso. Ich muss die Manfa'a als Vermieter zur Verfügung stellen und als Mieter muss ich bezahlen. Ja? Insofern gibt es keinen Grund, warum man das eine dem anderen warum das eine einen anderen Hukum erhalten sollte wie das andere. Usul-technisch würde man sagen, der Asl, auf den sich der Qiyas stützt, ist der Bay'-Vertrag. Also beim Bay'-Vertrag wissen wir, man muss sich immer auf einen Asl stützen, der bekannt ist, ja, beim Qiyas. Beim Asl ist es der Bay'-Vertrag. Der Bay'-Vertrag, wir wissen, dass er lazim ist. Der Hukum davon ist, dass er lazim ist. Was ist die Illa? Warum ist es aufgebaut? Die Tatsache, dass es bei beidem, dass es beim Bay'-Vertrag um den Austausch zweier Dinge geht. Der eine gibt, ja, aber eine gibt nur, weil er das andere bekommt. Ja, deswegen ist es verbindlich. Eine gibt, weil er das andere bekommt. So. Man zahlt Geld, erhält dadurch ein Objekt inklusive seinem Nutzen. Das ist der entscheidende Punkt. Ich bezahle Geld, bekomme ein, kaufe mir ein Auto, ja, ist ein Bay'-Vertrag. Kaufe mir ein Auto, was heißt das Auto? Auto heißt Objekt plus Nutzen. So. Was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Bay'-Vertrag und dem Ijara-Vertrag? Ist genau das gleiche wie gerade eben. Ich zahle Geld, bekomme aber nicht das Auto, sondern seinen Nutzen. Das heißt, seine Manfa'a, die Funktionalität. Ich bekomme nicht das Ganze, ich bekomme nur einen Teil davon. Und deswegen ist es ein Qiyas ist Hujja. Aus der Verbindlichkeit des Vertrages leiten wir ab, dass sobald der Vertrag aufgesetzt worden ist, vereinbart worden ist, muss jeder sich daran halten. Und jeder muss seine Aufgabe erfüllen. Und was bedeutet das konkret? Gucken wir uns ein Beispiel an. Der Vermieter weigert sich, die Schlüssel auszuhändigen. Man hat es ausgemacht, für den gesamten Monat Rajab mietet man die Wohnung für 400 Euro. Und man kommt, am ersten Rajab möchte die Schlüssel haben, um darin zu wohnen. Und der Vermieter weigert sich, die Schlüssel auszuhändigen. Das heißt also, er gewährt ihm nicht den Zugang zu dem, was ausgemacht worden ist. In diesem Fall ist dieser wesentliche Teil des Vertrages gebrochen vom Vermieter, also muss der Mieter auch den vereinbarten Betrag nicht bezahlen. Sollte jemand sagen, ist das nicht ein Widerspruch zum Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der mir gesagt hat, Addi al-amanata liman ila man i'tamanak, wa la takhun man khanak, händige das Anvertraute demjenigen aus, der es dir anvertraut hat, und betrüge nicht denjenigen, der dich betrügt? Sagen wir nein. Denn betrügen bedeutet, etwas in Gegenleistung zu nehmen, etwas zu nehmen, ohne die Gegenleistung dafür zu erbringen. Ja. Aber hier in diesem Fall, er hat er die Leistung gar nicht bekommen, also gibt er auch seine Leistung nicht her. Wallahu tabarak ta'ala, a'lam. Dementsprechend, wenn das nur die Hälfte, wenn er nur die Hälfte der Zeit ihm die Wohnung zur Verfügung stellt und danach die andere Hälfte nicht, dann braucht auch der Mieter nur die Hälfte dafür bezahlen. Das heißt natürlich nicht, dass er dann aus dem Schneider ist, sondern es kann ja sein, immer noch so, also stellt euch mal vor, ihr reist irgendwo hin, ihr möchtet einen Monat wohnen bei jemandem und als Mieter und er plötzlich nach 15 Tagen von 30 bricht er den Vertrag. Was machst du dann? Du gehst durch woanders wohnen und zweifellos hast du dann das Recht, ihn zu verklagen, dass er eben diese zweite Wohnung, die andere Hälfte davon übernimmt. Das, was ausgemacht war, muss er aushändigen. Das war jetzt, wenn der Vermieter die Manfa'a nicht zur Verfügung stellt. Was ist, wenn es umgekehrt der Fall ist? Das heißt, der Vermieter stellt die Manfa'a zur Verfügung, aber der Mieter macht davon keinen Gebrauch. Das ist kein Problem. Das stört den Vertrag nicht. Der Mieter muss die vereinbarte Summe vollkommen bezahlen. Das heißt, wenn du eine Wohnung mietest, einen Monat lang, und dann wohnst du aber nicht darin, musst du trotzdem die volle Miete bezahlen. Denn die Aufgabe des Vermieters ist, dir zur Verfügung zu stellen. Das hat er gemacht. Und es ist ja so, als würde es dir sozusagen die Manfa'a gehören in dieser Zeit. Und wenn sie dir gehört, kannst du darin wohnen oder nicht wohnen. Du kannst davon Gebrauch machen oder auch nicht davon Gebrauch machen. Genauso, wenn du einen Arbeiter engagierst. Sagst du, warst ein Feldarbeiter oder eine Putzfrau oder ein Babysitter, komm zu mir nach Hause, für 3 Stunden möchtest du babysittest. Und dann kommt das Babysitter und diesen 3 Stunden schläft das Kind. Er braucht gar nichts machen. Oder das Kind ist nicht zu Hause, sagt, ist bei seinen Großeltern und der Arbeitgeber oder was der sagt in diesem Moment zum Babysitter, tut mir leid, das Kind ist immer noch bei den Großeltern, wurde nicht vorbeigebracht. Deswegen möchte ich dir auch keinen Lohn zahlen. Das geht nicht. Der Ajir, in diesem Fall der Babysitter, hat sich zur Verfügung gestellt in der Zeit, wie ausgemacht worden. Also verdient er auch seinen vollen Lohn. Wallahu ta'ala. So viel für heute. Beim nächsten Mal, inshallah ta'ala, machen wir weiter mit dem Thema, wodurch Ijara-Verträge aufgelöst werden. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa baraka an Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.